Ja, so war der gute Sam Hawkins. Wenn ich nicht genau gewusst hätte, wie sehr er mich in sein Herz geschlossen hatte, ich hätte mich über seine Worte ärgern können. Nach diesem ereignisreichen Tag freute ich mich auf den Schlaf, das könnt ihr euch denken. Meine Freunde glaubten mich schon eingeschlafen. Und so wurde ich Zeuge einer Unterhaltung zwischen meinem guten Sam Hawkins, Dick Stone und Will Parker. Es ist so, wie ich sage. Nimmt der Kerl gerade den größten und stärksten Bullen an und schießt ihn nieder wie ein alter, erfahrener Büffeljäger. Habe freilich getan, als hielte ich es für Leichtsinn und habe ihn gehörig ausgescholten. Es ist besser, wenn er mich für einen undankbaren Gesellen hält, als dass er überheblich wird. Hätte ihn freilich am liebsten umarmt und geküsst. Pfui, Deibel. Du und küssen. Das Umärmeln könnte man bei dir allenfalls noch wagen. Aber küssen? Nee. So? Nicht? Und warum nicht? Warum nicht? Hast du denn noch nie einen Spiegel in der Hand gehabt oder nie in einem klaren Wasser dein holdes Bildnis gesehen? Dieser Bart und diese Nase. Nee, wer dich küssen wollte, müsste den Verstand verloren haben. So. Ach. Das klingt ja recht freundschaftlich von dir. Bin also ein hässlicher Kerl. Bestimmt. Und du? Wofür hältst du dich? Etwa für einen schönen Mann? Gebe dir mein Wort, wenn wir beide uns an einem Schönheitswettbewerb beteiligen wollten, würde ich den ersten Preis erhalten und du wärst eine Niete. Aber das gehört nicht hierher. Wir sprachen von unserem Greenhorn. Wisst ihr, was ich morgen mache? Was denn, Sam? Ich gehe mit ihm auf den Pferdefang. Er soll einen Mustang fangen dürfen. Ich muss doch ein neues Pferdchen haben, wenn ich mich nicht irre. Mehr hörte ich nicht. Ich war eingeschlafen. Am nächsten Morgen tat Sam Hawkins mächtig geheimnisvoll. Und ich konnte ihm doch den Spaß nicht verderben. So meldete ich mich bei Mr. Bancroft ab und ritt mit dem alten Sam, der sich das Pferd von Dick Stone geliehen hatte, hinaus auf die Prärie. Vor uns lag eine saftige Weidefläche von mindestens 2 englischen Meilen Breite und doppelt so lang. Eine englische Meile ist etwas mehr als 1 Kilometer. Diese Ebene wurde von einem Bach durchflossen und von bewaldeten Höhen umrandet. Wir ritten an dem Bach entlang nach Norden zu. Plötzlich sprang Sam ab und untersuchte eine Stelle, wo das Gras niedergetreten war. Danach bogen wir im rechten Winkel von unserer bisherigen Richtung ab, sodass wir in kurzer Zeit den westlichen Rand der Ebene erreicht hatten. Sam hatte, seitdem er die Spur untersuchte, noch kein Wort gesprochen. Jetzt stieg er wieder vom Pferde und ließ es grasen, machte es aber sorgfältig fest. Kommt auch aus dem Sattel, Sir. Bindet euer Pferd fest an. Wir werden hier warten. Aha. Ich habe gelesen, dass die zahmen Pferde fest angebunden werden müssen, weil sie sonst mit den wilden Mustangs durchgehen. Hol euch der Teufel! Alles habt ihr gelesen! Euch kann man wohl überhaupt nicht überraschen, was? Wolltet ihr mich denn überraschen? Allerdings! Mit einer Mustangjagd? Ja! Aber ihr habt's durch eure dummen Bücher schon erraten. Also hört, die Mustangs waren schon da. Sie sind gestern hier durch. Es war ein Vortrab, wisst ihr? So etwas wie Kundschafter beim Militär. Der Anführer ist ein besonders starker, erfahrener und mutiger Hengst. Mögen sie weiden oder in Bewegung sein, stets wird der äußere Ring der Herde von den Hengsten gebildet. Dann folgen innen die Stuten und ganz in der Mitte befinden sich die Fohlen. Wie man mit dem Lasso umgeht, habe ich euch ja beigebracht. Habt ihr Lust, einen Mustang zu fangen? Danke, nein. Ich habe keine Lust. Nicht? Und warum nicht? Weil ich kein Pferd brauche. Aber ich brauche eins, edler Sir. Also fangt ihr euch eins. Das tue ich auch. Dachte nur, ihr würdet mir dabei helfen und gleichzeitig eure Künste im Lassowerfen beweisen wollen. Möchte sehen, ob meine guten Lehren wenigstens ein bisschen genutzt haben. Das ist etwas anderes. Da tue ich gerne mit. Schön. Freut mich. Wiederhole euch nochmal. Sitzt recht fest im Sattel. Und stemmt euer Pferd gut ein. In dem Augenblick, da sich der Lasso straff gespannt hat und der Ruck erfolgt, ja, Sonst werdet ihr aus dem Sattel gerissen und der Mustang geht mit eurem Pferd am Lasso auf und davon. Mhm. Dann seid ihr bloß noch Infanterist. Dort. Seht ihr's? Habe ich nicht gesagt, dass sie kommen? Da drüben steht der Leithengst, der Speer. Uns bekommt er nicht weg. Wir haben den Wind im Gesicht. Deshalb habe ich vorhin die Richtung geändert und diese Stelle gewählt. Wie klug der Bursche sich benimmt. Ja. Jeden Busch benutzt er zur Deckung, um nicht bemerkt zu werden. Ja, ein indianischer Speer könnte es nicht besser machen. Er trabt zurück, um zu melden, dass die Luft rein ist. Soll sich aber getäuscht haben, wenn ich mich nicht irre. Wette, in höchstens 10 Minuten sind sie da. Wisst ihr, wie wir es machen? Wie denn? Wir treiben sie zwischen uns hin und her, bis wir uns die beiden besten Pferde ausgewählt haben. Die fangen wir. Ich suche mir davon wieder das Bessere aus. Das andere lassen wir laufen. Einverstanden? Aber natürlich. Ich verstehe ja nichts von Pferdejagd, worin ihr jedenfalls ein Meister seid. Also, was soll ich tun? Reitet schnell dort hinüber zum Ausgang des Tals. Ich verstecke mich entgegengesetzt am Eingang im Wald. Lasse die Herde an mir vorüber, jage dann hinter ihr her und treibe sie euch zu. Verstanden?